Vor mehr als 50.000 Zuschauern und Gästen aus 100 Ländern fand am Morgen die Gedenkfeier für die Opfer der ersten Atombombe statt. Heute vor 70 Jahren um 8.15 Uhr japanischer Zeit brach das Inferno über die Bewohner Hiroshimas herein. Mit einer Schweigeminute, in der nur die Friedensglocke zu hören war, erinnerten die Menschen an das schreckliche Ereignis. Die Wirkung der Bombe war verheerend. Zehntausende verbrannten binnen weniger Sekunden bei lebendigem Leib. Andere starben in den darauffolgenden Tagen unter entsetzlichen Qualen. Bis zum Jahresende 1945 zählte man in Hiroshima 140.000 Tote, doch diese Zahl hat sich bis heute verdoppelt. Weil die atomare Strahlung Krebs auslöst, sterben noch immer Hibakusha, wie man die Opfer nennt, an den Spätfolgen der Bombe. Bei der Gedenkfeier warnte Bürgermeister Matsui in eindringlichen Worten: Solange Atomwaffen existieren, wird niemand wissen, wann sie eingesetzt werden und wer die nächsten Opfer sind. Aber wenn die Bombe fällt, wird der Schaden grenzenlos sein. Um ein friedliches Zusammenleben zu erreichen, müssen wir Atomwaffen weltweit verbieten. Und wir müssen für den wahren Weg zum Frieden werben, wie er sich in der japanischen Verfassung zeigt. Die nämlich untersagt militärische Gewalt als Mittel, internationale Konflikte zu lösen und erlaubt den Einsatz von Truppen nur, um das eigene Land zu verteidigen. Dieser Hinweis des Bürgermeisters war eine unüberhörbare Spitze gegen Premierminister Abe. Der nämlich will das jetzt ändern. Unter Umgehung der Gesetzeslage sollen japanische Streitkräfte künftig auch im Bündnis mit Alliierten weltweit in den Kampf geschickt werden. Die Mehrheit der Japaner, vor allem ältere Leute, die sich noch an die Gräuel des Krieges erinnern, sind entschieden dagegen. Vor dem pazifistisch gesinnten Publikum heute in Hiroshima vermied der Premierminister das Thema und sagte lediglich: Weil Japan als einziges Land Opfer von Atombomben geworden ist, haben wir die Pflicht, realistische und pragmatische Schritte zu unternehmen für eine atomwaffenfreie Welt. Die Unmenschlichkeit dieser Waffen soll über Generationen und Staatsgrenzen hinweg in Erinnerung bleiben. Als Symbole des Friedens wurden tausende Tauben in den strahlend blauen Himmel über Hiroshima entlassen. Die Alten im Publikum erinnern sich, dass auch heute vor 70 Jahren das Unheil aus heiterem Himmel kam.